Wir beide hier verstehen uns als Berichterstatter und Berichterstatterinnen und sind keineswegs jetzt irgendwie Stellvertreter oder so, sondern wir berichten Ihnen das, was wir an politischen Forderungen aus der Sicht von Menschen, denen sexuelle Gewalt in Kindheit oder Jugend angetan wurde, am Wochenende erörtert und beschlossen haben. An dem Kongress haben über 100 Menschen teilgenommen, die in Kindheit oder Jugend sexuelle Gewalt erlebt haben, sowohl in Familie oder im sozialen Nahraum als auch in Institutionen. Und eine der wichtigsten Forderungen ist, dass es eine Auseinandersetzung geben muss mit den gesellschaftlichen Strukturen, die sexuellen Missbrauch und sexuelle Gewalt ermöglichen. Wir sind keine homogene Gruppe, wir haben uns aber trotzdem auf wichtige Forderungen und Positionen verständigt in sehr kurzer Zeit und die wollen wir Ihnen jetzt vorstellen. Einer der wichtigsten Punkte war uns ganz am Anfang festzustellen, dass ein sehr großes Wissen aus der Arbeit, in der Arbeit gegen sexualisierte Gewalt fehlt. Nämlich das Wissen derjenigen, denen diese sexualisierte Gewalt angetan worden ist. Es gibt dort ein großes Wissen über Täterstrategien, über die begünstigenden Rahmenbedingungen für diese sexuelle Gewalt, sei es gesamtgesellschaftlich, sei es in den konkreten Institutionen oder in den Familien, über die beeinträchtigenden Auswirkungen, aber auch über die Möglichkeiten zur Bearbeitung. Und wir fordern in diesem Kontext, dass in die Entwicklung von Interventions- und Präventionsmaßnahmen und was die Durchführung angeht, auch dann in den Unterstützungsmaßnahmen für Erwachsene, dass dort endlich die Kompetenz von Betroffenen, betroffene Experten einbezogen werden. Es kann nicht sein, dass diese Maßnahmen entwickelt werden von Menschen, die sich die ganze Zeit nur von außen dem Thema nähern. Wir fordern weiter, dass in die Aus- und Fortbildung von pädagogischen und auch von therapeutischen Fachkräften das Wissen und die Expertise von Betroffenen einbezogen wird und dass dort auch Betroffene als Lehrende beteiligt sind und nicht nur sozusagen als Lieferanten von Fachkenntnis. Und wir fordern zum Dritten, dass in politische Entscheidungsprozesse, wo es um sexualisierte Gewalt und Maßnahmen gegen sexualisierte Gewalt geht, Betroffene einbezogen werden. Dabei ist wichtig, dass ein verhältnismäßig breites Spektrum von Fragestellungen ist, um das es da geht. Dass es nicht funktionieren wird, ich sag mal, einen Alibi-Vertreter oder eine Alibi-Vertreterin irgendwo hinzusetzen, sondern dass es notwendig ist, dass auch reale Repräsentanten und Repräsentantinnen eines breiteren, größeren Teils von Betroffenen dort einbezogen sind. Und zwar bitte nicht nur eine, sondern auch, wie Frau Hölling schon sagte, Betroffene sind keine homogene Gruppe, Vertreter und Vertreterinnen der verschiedenen Teile. Ich gebe erstmal weiter. Ja, wir haben uns intensiv mit verschiedenen Bereichen beschäftigt. Ein wichtiger Bereich ist Präventionsarbeit. Auch für Präventionsarbeit ist es uns sehr wichtig zu sehen, dass sexualisierte Gewalt immer eine bestimmte Funktion erfüllt in patriarchalen Gesellschaftsstrukturen. Und da geht es um Missbrauch von Macht und sie dient der Ausgrenzung, der Demütigung und der Herabsetzung. Und das muss immer beachtet werden. Das fehlt uns in der öffentlichen Debatte oft. Es ist auch wichtig, dass Jungen und Männer auch als Betroffene sexueller Gewalt ernst genommen werden und dass nicht immer das Klischee bedient, Jungs, die sexuelle Gewalt erlebt haben, werden später zu Tätern. Es ist richtig, dass ein Teil der Täter auch sexuelle Gewalterfahrungen gemacht hat, aber die größere Gruppe der Betroffenen sexueller Gewalt wird nicht zu Tätern und das erschwert es Jungen und Männern oft auch Hilfe zu suchen und sich Unterstützung zu suchen und das muss aufhören. Auch die Themen sexualisierte Gewalt durch Frauen und sexuelle Übergriffe unter Kindern und sexuelle Übergriffe durch Jugendliche müssen thematisiert werden. Präventionsarbeit muss auch dazu beitragen, dass bestehende geschlechtsspezifische Rollenzuschreibungen und zweigeschlechtliche Verkürzungen hinterfragt werden. Wir haben uns mit zwei großen Bereichen von Prävention beschäftigt, einerseits Prävention in Familie und im sozialen Nahraum und andererseits Prävention in Institutionen. Und bei Prävention in Familie und im sozialen Nahraum ist eine wichtige Forderung für uns, dass Kinderrechte im Erziehungsalltag von Familien umgesetzt werden müssen. Kinder müssen schon in Grundschule informiert werden darüber, dass sie Rechte haben und auch Möglichkeiten haben, diese Rechte einzufordern. In weiterführenden Schulen finden wir es sinnvoll, dass Kinder auch was lernen über Erziehungshaltung und Elternschaft zusätzlich zu ihren Rechten. Es soll auch informiert werden über und es soll auch anerkannt werden, dass es andere Modelle als die klassische Kleinfamilie gibt, erweiterte Familienzusammenhänge, andere Erwachsene als Bezugspersonen. Qualifizierte Familienhebammen können ein Teil von Präventionsangebot sein. Und wir fordern die Aberkennung der Erziehungsfähigkeit nach Täterschaft. In Bezug auf Einrichtungen fordern wir, dass präventive Strukturen verpflichtend implementiert werden in allen Einrichtungen, wo mit Kindern und Jugendlichen gearbeitet wird. Und die finanzielle Förderung dieser Einrichtungen sollte daran geknüpft werden, dass eine Einrichtung ein Präventionskonzept hat und präventive Strukturen implementiert hat. Zu Aus- und Fortbildung haben wir schon was gesagt. Es braucht spezifische Präventionskonzepte bezogen auf den Kontext. Also Schule braucht was anderes als Kita und Einrichtungen mit Jugendlichen brauchen was anderes als Einrichtungen mit Kindern. Es muss auf jeden Fall verbindliche Aus- und Fortbildung zum Thema sexualisierte Gewalt geben für alle Berufe, die mit Kindern arbeiten. Also das bezieht sich auf Schule, Gesundheitswesen, Justiz, Polizei, Sozialarbeit, Jugendhilfe. Es soll eine Verpflichtung geben zur interdisziplinären Zusammenarbeit. Wir fordern die Vorlage eines erweiterten polizeilichen Führungszeugnisses auch bei ehrenamtlichen Tätigkeiten und bei allen angestellten und verbeamteten Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen im Schul- und Gesundheitswesen. Wir fordern Verhaltenskodizes, die arbeitsrechtliche Relevanz haben. Mädchen und Jungen müssen bei der Erstellung institutioneller Regeln beteiligt werden. Partizipation ist ein ganz wichtiger Schutzfaktor. Auch in Einrichtungen müssen Kinderrechte umgesetzt werden und Mädchen und Jungen müssen darüber informiert werden. Das Recht auf Schutz vor Gewalt ist eins davon. Präventionsangebote sollten keine Eintagsfliege sein, sondern nachhaltig stattfinden und auch Qualitätsstandards entsprechen, regelmäßig durchgeführt werden und regelmäßig überprüft werden. Es sollte eine regelmäßige anonyme Befragung von ehemaligen Nutzern und Nutzerinnen von Einrichtungen geben, bezogen auf erlebte oder beobachtete Grenzverletzungen in der jeweiligen Institution. Das geht davon aus, dass es manchmal schwer ist, in einem Abhängigkeitsverhältnis über Gewalt zu sprechen und dass es einfacher ist im Nachhinein, wenn es kein Abhängigkeitsverhältnis mehr von der Institution gibt. Das ist dann eher was auch Sachen aufdecken kann. Es sollte eine gesetzlich verankerte institutionelle Haftung im Falle unterlassener Hilfeleistung bei sexualisierter Gewalt geben. Und auf jeden Fall ist das Stattfinden von sexualisierter Gewalt ein Beweis für mangelnde Fachlichkeit. Und folglich sollte aus unserer Sicht den Tätern und Täterinnen die Berechtigung zur Ausübung von Tätigkeiten untersagt werden, bei denen sie mit Kindern und Jugendlichen in Kontakt kommen oder pflegerisch oder seelsorgerisch tätig sind. Damit disqualifiziert man sich für solche Tätigkeiten, wenn man schon einmal sexualisierte Gewalt begangen hat. Eng verzahnt mit dem Punkt Prävention ist natürlich der Punkt Intervention. Gute Maßnahmen zur Intervention, wenn sie bekannt sind, haben oft auch schon vorher eine präventive Wirkung. Und ohne eine vorhergegangene Prävention muss Intervention wahnsinnig viel zurecht stolpern und stoppeln. Prävention ist eigentlich die Vorbereitung auf die Intervention. Am Punkt Prävention in aktuellen Fällen sexualisierter Gewalt brauchen wir die juristische Verankerung von Kinderrechten. Zurzeit haben wir die UN-Kinderrechtskommission, aber juristisch als einklagbares Recht haben wir das bisher in der Bundesrepublik nicht. Diese Rechte müssen natürlich auch den Kindern bekannt sein. Nur wenn es bekannt ist, habe ich die Möglichkeit, mich im Falle, dass gegen diese Rechte verstoßen wird, dass ich sexuell missbraucht werde, Opfer sexualisierter Gewalt werde, dass ich dann mich an jemanden wenden kann, weil ich weiß, mir geschieht ein Unrecht. Das Unrechtsbewusstsein ist etwas ganz Wichtiges, um sich überhaupt Hilfe holen zu können. Wir brauchen aber zusätzlich zu diesen Rechten institutionell fest verankerte Möglichkeiten, diese Rechte einzufordern oder auch einzuklagen. Wir reden hier bewusst von Klagen. Es geht darum, dass es so etwas braucht wie ein Recht auf anwaltliche Vertretung für Kinder, deren Rechte wie Schutz vor Gewalt verletzt werden. Und in den jeweiligen Institutionen, angegliedert an die Institutionen, braucht es unterhalb dieser Ebene, weil es geht natürlich nicht immer sofort um eine Klage, Möglichkeiten, etwas einzufordern und zu sagen, hier sind meine Rechte verletzt worden, ich möchte, dass das in Zukunft anders geschieht. Das heißt, bei kleineren Kindern, es muss eine interne Instanz sein. Kleinere Kinder brauchen Vertrauen, müssen die Personen kennen. Für ältere Kinder, für Jugendliche ist es oft wichtiger, dass die Person unabhängig ist, dass sie extern ist, also eine externe Beschwerde- und Unterstützungsinstanz. Neben dieser juristischen Verankerung und Einrichtung zur Durchsetzung von Kinderrechten ist ein ganz wichtiger Punkt das Recht auf elternunabhängige Beratung. Das ist etwas, was wir heute keineswegs für Kinder jeglichen Alters haben. Kindern und Jugendlichen, egal welchen Alters, muss unabhängig davon, ob sie als Anlass benennen, dass Kindeswohlgefährdung im Raum steht. Wenn Sie das am Anfang gleich als Eingangsvoraussetzung sagen, dann werden Sie elternunabhängig beraten. So. Aber wenn Sie das nicht am Anfang sagen, und das sagt kaum ein Kind am Anfang, muss es trotzdem die Möglichkeit geben, unabhängig davon beraten zu werden, dass, also insofern elternunabhängig, dass nicht zwangsläufig die Eltern sofort informiert werden. Sexueller Missbrauch geschieht ja ganz oft im Kontext von Familie. Wir reden zurzeit viel über Institutionen, aber in dem Bereich Familie gibt es ja genauso. Das funktioniert nicht, dass ich mir irgendwo eine Beratung hole, was ich jetzt tun kann, wenn gleichzeitig das Ganze an die Eltern weitergegeben wird, wie es oft in Jugendämtern Praxis ist. Sie sind nicht immer dazu verpflichtet, aber leider ist es oft immer noch Praxis. Das heißt, da wir diese Praxis sehr unterschiedlich haben in den verschiedenen Ländern, um deutlich zu sagen, wir haben auch Jugendämter, wo es nicht so ist, wo das anders gehandhabt wird, brauchen wir da offensichtlich so etwas wie verbindliche Vorgaben für sämtliche Länder. Bei den verbindlichen Vorgaben wäre ich beim nächsten Punkt. Wir fordern, dass sämtliche Einrichtungen, die mit Kindern und Jugendlichen arbeiten, und nicht nur die, die unter das KJHG fallen, sondern auch Einrichtungen im Gesundheitswesen, das Schulwesen, diese ganzen anderen Einrichtungen, dass die verbindliche Standards und Verfahrenswege entwickeln, jeweils auf ihre Einrichtung bezogen, für den Verdachtsfall oder für das Bekanntwerden von sexueller Gewalt. Das haben wir immer noch nicht. Das ist erstaunlich, aber es gibt Unmengen von Einrichtungen, wo es wirklich so ist, in dem Moment, wo ein Verdacht hochkommt, da kann man das Ganze eigentlich nur mit einem aufgeschreckten Hühnerhaufen vergleichen. Diese Standards müssen wirklich in sämtlichen Einrichtungen und eben nicht nur in der Kinder- und Jugendhilfe entwickelt werden und durchgesetzt werden. Und bei diesen Standards ist wichtig, bei diesen Verfahrenswegen, dass nicht eine Fürsorgepflicht gegenüber dem Täter, die eine Einrichtung natürlich hat, dass nicht ein Interesse, den Ruf der Einrichtung zu schützen, was auch eine Einrichtung berechtigterweise hat, im Vordergrund steht, sondern im Vordergrund muss der Schutz des Opfers stehen. Und es müssen ergänzend diejenigen, die einen Verdacht äußern, geschützt werden. Wir fordern die Ausdehnung des Geltungsbereiches der Regelungen, wie sie in § 8a SGB sind. Dort ist drin geregelt, wie in der Kinder- und Jugendhilfe damit umzugehen ist, dass es eben diese, dass es Verfahrenswege geben muss, dass eine erfahrene Fachkraft hinzugegeben werden muss und so weiter. Wenn dieser Paragraph ausgeweitet würde auf sämtliche Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe, dann hätten wir da einen bestimmten Standard, der vorgegeben ist. Es braucht zusätzlich aber etwas, was bisher so kaum vorhanden ist, nämlich Soforthilfen. In der Situation, wo sexuelle Gewalt offen wird, ist es für die Kinder und Jugendlichen ganz oft so, dass ihr gesamtes soziales Umfeld in heillose Panik ausbricht und niemand mehr da ist, der sie konkret unterstützt. Sie werden verschoben, sie kriegen vielleicht ein halbes Jahr später irgendeine Therapie. Was wir brauchen in der Situation sind ganz alltagspraktische Soforthilfen, die ganz einfach solche simplen Sachen wie sich mal drum kümmern, unter Umständen auch mal ins Schwimmbad gehen oder sowas, solche simplen Sachen regeln, damit eine Stabilität in den Alltag der Kinder wieder und Jugendlichen wieder reinkommt. Und auf diese alltagspraktischen Soforthilfen braucht es einen Rechtsanspruch. Weil nur wenn es einen solchen Rechtsanspruch gibt, haben wir eine Chance, dass es wirklich ein bundesweit flächendeckendes Netz gibt von diesen Soforthilfen. Als weiterer Punkt ist uns aufgefallen, dass es eine sehr große finanzielle Abhängigkeit heute gibt von Jugendlichen und jungen Erwachsenen von ihren Eltern. Und zwar über Hartz IV. Es kann nicht sein, dass im Falle eines Missbrauchs Kinder immer noch vom Arbeitsamt solche Sachen öffentlich machen müssen und individuell durchsetzen müssen, kriege ich vielleicht eine Ausnahme oder dies oder das, warum ich hier ausziehe. Diese finanzielle Abhängigkeit, die für Jugendliche da ist und für junge Erwachsene, darüber, dass sie eben kein elternunabhängiges Hartz IV bekommen, die muss unseres Erachtens generell aufgehoben werden. Es gibt eine weitere Gruppe, die vernachlässigt wird, derzeit im Hilfesystem. Das sind diejenigen Betroffenen, die bis ins Erwachsenenalter hinein missbraucht werden. Sexueller Missbrauch, gerade wenn er sich in festeren Strukturen, seien es Familien oder institutionsähnlichen Zusammenhängen bewegt, endet nicht zwangsläufig mit dem 14., 16. oder 18. Lebensjahr. Er geht oftmals darüber hinaus. Für diese Gruppe von Betroffenen gibt es bis heute überhaupt kein Interventionsangebot. Die wenigen Beratungsstellen, die es für Erwachsene gibt, die setzen ein in der Bearbeitung früher erlebter sexueller Gewalt. Die Interventionsangebote, die es gibt, haben sich spezialisiert auf Kinder und Jugendliche. Diese Gruppe fällt vollkommen aus dem Raster raus. Und da muss dringend etwas geschehen und auch die brauchen ein Unterstützungsangebot. Ja, dann mache ich weiter mit dem Thema Unterstützungsangebote für Erwachsene nach sexualisierter Gewalt. Wir haben ja jetzt in der öffentlichen Debatte gesehen, dass viele auch erst sehr spät über sexuellen Missbrauch sprechen können und dass sexuelle Gewalterfahrung auch oft Auswirkungen hat bis in das Erwachsenenalter hinein. Und alle diese Betroffenen haben auch ein Recht auf angemessene Unterstützungsangebote. Und da haben wir uns mit verschiedenen Bereichen beschäftigt, wo wir uns Unterstützungsangebote wünschen oder wo wir die fordern. Es sollte eine Homepage geben, die vom Bund finanziert sein sollte und Betroffenen kontrolliert betrieben werden sollte, am besten interaktiv, die unabhängig Informationen zur Verfügung stellt. Da sollen Informationen enthalten sein über Möglichkeiten und Ansprüche auf Soforthilfe, über Wege der Bearbeitung, über Rahmenbedingungen und Finanzierung. Das betrifft sowohl Selbsthilfeangebote als auch Therapiearten, verschiedene Therapiearten, als auch andere individuell oder kollektiv organisierte Möglichkeiten der Unterstützung. Also es braucht eine Information über das ganze Spektrum der Unterstützungsangebote. Und hier sind wir auch wieder bei dem Punkt, den wir am Anfang hatten. Die vielen Betroffenen, die mit ihren sexuellen Gewalterfahrungen leben und sich damit auseinandergesetzt haben, die haben viel dazu zu sagen, wie Unterstützung funktionieren kann. Es sollte konkrete Hinweise zum Umgang mit Krisen geben auf so einer Homepage und auch informiert werden über die Angebote des psychosozialen Hilfesystems, über Nebenwirkungen von psychiatrischen Interventionen und über die Rechte von Patienten und Patientinnen. Auch für Erwachsene fordern wir, wie Thomas Schlingmann das schon gesagt hat, für das Thema Soforthilfen bei Kindern und Jugendlichen einen Rechtsanspruch auf alltagspraktische und sozialarbeiterische Soforthilfe für den Zeitpunkt, wo sie über sexualisierte Gewalt das erste Mal sprechen, wo sie sich erinnern und da auch alltagspraktische, niedrigschwellige psychosoziale Stabilisierungsmöglichkeiten, die zur Verfügung stehen und wo man nicht erst ein kompliziertes Antragsverfahren durchlaufen muss, um Hilfe in Anspruch nehmen zu können oder monatelang auf einen Therapie- oder Klinikplatz warten, sondern Hilfe muss in einer Situation, wo sich welche erinnern, wo sie den Mut haben, darüber zu sprechen. Das ist eine ganz schwierige Situation für viele, muss sie sofort zur Verfügung stehen, wenn die das wünschen. Wir fordern flächendeckende, finanziell abgesicherte Beratungs-, Selbsthilfe- und Therapieangebote. Da auch wieder Wahlmöglichkeiten, ein Spektrum muss zur Verfügung stehen und man kann sagen, dass bundesweit es überhaupt nicht ausreichend Unterstützungsangebote für erwachsene Betroffene gibt. Das gibt es viel, viel weniger als für Kinder und Jugendliche. Thomas Schlingmann hat das schon gesagt. Auch da fordern wir, dass Unterstützung bei der Verarbeitung sexualisierter Gewalterfahrung für Erwachsene als Rechtsanspruch verankert wird. Das Angebot soll Wahlmöglichkeiten enthalten. Es soll Trauma- oder andere Therapieformen geben, die müssen auch finanziert werden. Selbsthilfeangebote, auch kreative Angebote wie Kunst, Musik, Theater. Und insbesondere müssen Betroffenen kontrollierte Angebote finanziell abgesichert werden. Taubert hat zum Beispiel ein betroffenes kontrolliertes Angebot für Männer, hat immer noch überhaupt keine Finanzierung. Kann man hier an der Stelle nochmal sagen, ja, aber jedenfalls keine ausreichend bezahlten Stellen. Und für Männer gibt es sowieso sehr wenig Angebote überhaupt bundesweit. Und es gibt eh nicht so besonders viele betroffene kontrollierte Angebote. Meistens kämpfen die Initiativen, die es gibt, damit gar kein Geld zu haben. Und das muss sich unbedingt ändern aus unserer Sicht. Es braucht auch spezialisierte Beratungsangebote für die Kontakt- und Vertrauenspersonen von Betroffenen, Männern, Frauen, trans- und intersexuellen Menschen, um diesen dabei behilflich zu sein, die Betroffenen besser unterstützen zu können. Das gibt es auch nicht ausreichend flächendeckend. Wir haben uns mit dem Thema Traumatherapie und anderen Therapieformen beschäftigt. Da ist festzustellen, dass die derzeitige Begrenzung der Therapiestundenanzahl, die von den Krankenkassen finanziert werden, nicht den komplexen Belastungen vieler Betroffener gerecht wird. Das habe ich schon gesagt, unzureichend sind auch die Wahlmöglichkeiten und das Angebot an Therapieplätzen. Man muss ewig darauf warten, einen Therapieplatz bei jemandem zu finden, der überhaupt bereit ist, zu dem Thema sexualisierte Gewalt zu arbeiten. Traumatherapeutische Angebote sollen von den Krankenkassen finanziert werden. Das ist bisher nicht der Fall. Dafür muss Traumatherapie klar definiert werden und es braucht auch Richtlinien und Evaluation und Qualitätssicherung in der Traumatherapie. Und wir fordern auch, weil es auch in Therapie sexualisierte Übergriffe gibt, dass für alle Formen von Therapie Beschwerdestellen eingerichtet werden. Wir haben uns auch mit dem Thema Psychiatrie beschäftigt. Viele Menschen, die sexualisierte Gewalt in Kindheit oder Jugend erlebt haben, werden auch psychiatrisiert. Und in der Psychiatrie ist das Thema sexuelle Gewalt kein Thema, danach wird nicht gefragt, dass unter Umständen psychische Folgen was damit zu tun haben, dass jemand sexuelle Gewalt erlebt hat. Das muss sich ändern, da soll systematisch nachgefragt werden und es braucht dann auch einen kompetenten Umgang mit sexualisierten Gewalterfahrungen als eine Ursache von Schwierigkeiten. Wir fordern auch in der Psychiatrie, dass das Recht auf Selbstbestimmung umgesetzt wird. Täter und Betroffene sollen nicht auf gleichen Stationen sein müssen. Wir fordern eine Informationspflicht über die Folgen von psychiatrischer Behandlung und von Psychopharmaka und wir fordern die Abschaffung von Zwangsmaßnahmen wie Fixierung und Medikation. Ja, ich komme jetzt zu einem großen Block Rechtliches. Aktuell ist es so, dass Betroffene im Strafverfahren, ganz einfach von der gesetzlichen Grundlage her, damit konfrontiert sind, dass die Unschuldsvermutung bezüglich des Täters dazu führt, dass an ihrer Glaubhaftigkeit gezweifelt wird. Das ist etwas, was Sie aus ganz vielen anderen Zusammenhängen kennen und das erleben Sie hier erneut. Diese Vermutungen entsprechen aber nicht der Realität. Wenn man sich anguckt, wie viel wirklich dann sich herausstellt, dass es zweifelhaft ist, dann entspricht definitiv diese prinzipielle Unterstellung nicht der Realität. Und damit haben wir ein strukturelles Ungleichgewicht in den Prozessen. Das und auf der einen Seite und auf der anderen Seite, dass bestehende Gesetze, bestehendes Recht überhaupt nicht ausgeschöpft wird, dass da ganz viele Umsetzungsdefizite sind. Das führt dazu, dass es eine ziemliche Diskrepanz gibt zwischen auf der einen Seite der Rechtspraxis und auf der anderen Seite dem Rechtsempfinden der Betroffenen. Sie haben das Gefühl, dieses System ist ungerecht, ganz verkürzt gesagt. Wir brauchen deshalb, um diese Situation zu verbessern, eine ganze Reihe von Sachen. Es gibt schon längst die Möglichkeit, die erste Vernehmung bei sexualisierter Gewalt auch durch Richter oder mit anderen Mitteln durchzuführen, dass nicht permanent mehrfach Befragungen stattfinden. Die dafür notwendige Infrastruktur ist in vielen Orten nicht vorhanden. Das ist etwas, wo durchgesetzt werden muss, dass das verbindlich umgesetzt wird, diese Möglichkeit. Davon wird viel zu wenig Gebrauch gemacht. Wir haben längst Opferschutzmaßnahmen, aber diese Opferschutzmaßnahmen sind oftmals nicht bekannt, zum einen, und zum zweiten werden sie nicht umgesetzt. Die Betroffenen werden nicht darüber informiert und es findet einfach das, was sie an Rechten haben, wenn sie nicht darüber informiert sind und sie können es nicht einklagen und sie sind auf einer Position, wo sie sehr belastet sind, da gibt es große Schwierigkeiten. Wer weiß denn davon, dass er das Recht auf eine Nebenklagevertretung hat? Wenn ich nicht informiert werde, dann erfahre ich nicht davon. Das heißt, die gesamten Opferschutzmaßnahmen haben ein erhebliches Defizit, Umsetzungsdefizit, die wir derzeit haben. Es gibt in Österreich längst einen Rechtsanspruch auf Zeuginnenbegleitung. Das haben wir in Deutschland immer noch nicht. Ich frage mich eigentlich, warum ist Österreich so anders als die Bundesrepublik? An manchen Punkten sicherlich ja, will da hinten jemand jubeln. Damit kompetent mit Betroffenen umgegangen werden kann, muss natürlich auch im Bereich Polizei, Staatsanwaltschaft, Richter Aus- und Fortbildung zum Thema sexualisierte Gewalt stattfinden. Es ist sehr unterschiedlich von Bundesland zu Bundesland, wie die Struktur ist. Und auch die Struktur, in der Polizei, Staatsanwaltschaft organisiert ist, ist entscheidend dafür, wie kompetent mit den Betroffenen umgegangen wird. Sonderdezernate im LKA, die sich wirklich darauf spezialisieren und wo Fachleute sitzen, spezialisierte Kommissariate vor Ort, spezielle Abteilungen bei der Staatsanwaltschaft. All das führt dazu, dass diese Prozesse, auf die sich Betroffene einlassen, wenn sie eine Anzeige erstatten, so ablaufen, dass die Betroffenen nicht in diesen Prozessen retraumatisiert werden und sie nicht ganz oft ausgehen, wie es Hornberger schießen, weil die Betroffenen dabei auf der Strecke bleiben und nicht in der Lage sind, dafür zu sorgen, dass der Täter auch in den Knast kommt. Wir brauchen zusätzlich etwas, woran bisher in diesem Zusammenhang überhaupt noch nicht gedacht worden ist, nämlich die Möglichkeit von Sammelklagen durch Opferschutzorganisationen. Dahinter steckt der Gedanke, dass es durchaus sinnvoll sein kann, wenn die Einzelnen nicht in der Lage sind, einen Täter anzuzeigen und sich aber bei Opferschutzorganisationen mehrere gemeldet haben, dass sie sozusagen stellvertretend beauftragt für die Betroffenen eine Sammelklage einreichen kann und dass auf diese Art und Weise nicht die einzelne Person so sehr in den Mittelpunkt rückt in der Konfrontation mit dem Täter. Der große Bereich Glaubhaftigkeitsbegutachtung. Die derzeitige Methode, die verbindlich ist bei der Begutachtung von Opfern von sexuellem Missbrauch, führt dazu, dass Betroffenen mit steigender Tendenz nicht geglaubt wird. Das hängt dann damit zusammen, dass diese Begutachtung ausschließlich aussagepsychologisch fundiert ist. Das heißt, es geht darin wirklich nur darum, inwieweit ist diese Aussage logisch und in welche Indizien gibt es darin, dass in dieser Aussage Fehler drin sind. Wir halten eine gründliche Überprüfung der derzeit verwendeten Methoden für dringend notwendig, vor allen Dingen im Licht von Erkenntnissen, wie sie sich neuerdings in der Wissenschaft entwickelt haben. Die gesamten Erkenntnisse der Psychotraumatologie passen mit dieser Methode der Begutachtung nicht zusammen. Deshalb tut sich die Frage auf, welche alternativen Möglichkeiten gibt es? Das ist was, das können wir nicht als Betroffene aus dem Boden stampfen. Da müssen die Fachleute ran und müssen sich wirklich mal einen Kopf machen, wenn es ein Dilemma gibt, wie ist das anders zu lösen? Es gibt in dieser ganzen Glaubhaftigkeitsbegutachtung immer noch diese Suggestionshypothese. Die Suggestionshypothese heißt, dass es sowas wie falsche Opfer gibt, die entstanden sind durch die Suggestion von Therapeuten und Beratern. Diese Suggestionshypothese muss dringend kritisch überprüft werden. Die ist in einer bestimmten politischen Diskussion mal so eingeführt worden. Sie erinnern sich vielleicht an diese ganze Missbrauch mit dem Missbrauch-Diskussion. Heute sind wir Gott sei Dank etwas abgekühlter an dem Punkt. Es steht dringend an, diese Hypothese auf den Prüfstand zu stellen. Ich kann Ihnen aus Betroffenensicht sagen, sie entspricht nicht der Realität. Begutachtungen, damit sie verbessert werden können, müssen Gutachter bestimmte Voraussetzungen erfüllen. Eine der Forderungen, die wir in diesem Zusammenhang haben, ist, dass die Gutachter über praktisch und oder Gutachterinnen über praktische Erfahrungen verfügen in der Arbeit mit Betroffenen. Dass sie nicht wirklich aus einer Erfahrung schöpfen können und nicht am grünen Tisch urteilen. Wir möchten, dass die verwendeten Tests und Beurteilungsverfahren endlich das aktuelle und relevante Fachwissen einbeziehen, was es zum Thema sexuelle Gewalt gibt. Das heißt, die ganze Forschung, die es gibt über sexualisierte Gewalt, die ganzen Erkenntnisse der Psychotraumatologie, aber auch das Erfahrungswissen aus Therapie und Beratung. Auch das sind Wissensquellen, die derzeit überhaupt nicht einbezogen werden. Und ein Verständnis dafür, warum sich ein Betroffener oder eine Betroffene so oder so verhält, das kann nicht nur danach entwickelt werden, wie ist die Aussagelogik. Gut, wir brauchen, da das eine ganze Weile dauern wird, bis das sich endlich umgesetzt hat, kurzfristig zum Schutz von Betroffenen vor Willkür bei Gutachten. Ein unabhängiges Gremium aus spezialisierten Fachleuten und Betroffenen gemeinsam zur Überprüfung der Gutachten. Und wir wollen, dass die Betroffenen das Recht bekommen, Zweitgutachten von spezialisierten Fachleuten in die Verfahren einzubringen. Das war jetzt ziemlich ausführlich, der Komplex. Er hat auch eine ziemliche Diskussion eingenommen, weil in diesem Kontext haben einige Erfahrungen gemacht. Wir hatten zum Glück auch eine Reihe von Juristen, Juristinnen da. Das heißt, es war auch möglich, die Diskussion wirklich an der Sache zu führen. Der Punkt Verjährungsfrist, Sie haben es wahrscheinlich damit gerechnet, dass der auf die Tagesordnung kommt hier heute. Die derzeitige Verjährungsregelung führt dazu, dass zahlreiche Betroffene zu dem Zeitpunkt, wo sie in der Lage sind, den Täter oder die Täterin anzuzeigen, damit konfrontiert sind, dass das Ganze verjährt ist. Es passiert nichts. Wir brauchen hier dringend eine Verbesserung. Das kann doch nicht ernst sein, dass die Betroffenen aufgrund der Folgen der Tat, wo sie unter Umständen Amnesien hatten über Jahrzehnte, dass das dazu führt, dass der Täter ungeschoren davonkommt. Wir haben sehr viel an dem Punkt und auch kontrovers diskutiert. Die Mehrheit der Kongressteilnehmer fordert ganz klar eine generelle Abschaffung der Verjährungsfrist an diesem Punkt. Wir haben andere Positionen gehabt, die haben gesagt, es wäre klüger, ein späteres Einsetzen von Verjährungsfristen zu fordern. Oder dass es Möglichkeiten gibt, Ermittlungen, auch wenn Verjährungen abgelaufen sind, einzuleiten. Dass wenigstens sowas da ist, wie dass die Täter polizeilich bekannt sind und nicht irgendwie komplett verschwinden. Das ist etwas, wo wir noch sehr viel Diskussionsbedarf haben. Einigkeit haben wir aber an dem Punkt, die derzeitige Regelung ist so nicht tragbar. Und da muss eine Änderung erfolgen und sonst, ja, also das ist für viele Betroffene wirklich etwas, was nicht auszuhalten ist. Und das gilt natürlich genauso, nicht nur für das Strafrecht, sondern auch für das Zivilrecht. Zivilrechtlich sehen die Verjährungsfristen ja noch schlechter aus als im Strafrecht. Ein nächster Punkt, wo Sie mit gerechnet haben, dass wir darüber diskutiert haben, sind Entschädigungen. Wir denken, dass die Gesellschaft als Ganzes sich der unterlassenen Hilfeleistung schuldig gemacht hat und dass sie deshalb verpflichtet ist, für einen Ausgleich des Nachteils zu sorgen. Das ist nicht nur eine individuelle Geschichte von einzelnen Institutionen und Tätern, das ist eine gesamtgesellschaftliche Verantwortung. Wenn es aber um Entschädigung geht, dann möchten wir ein paar Sachen klarstellen. Entschädigung muss unabhängig sein vom Ausmaß der Folgen. Es kann nicht sein, dass diejenigen, die es halbwegs geschafft haben, mit ganz viel Ressourcen ranziehen, Unterstützung und weiß der Kuckuck was, dass sie besser damit klargekommen sind, dass die dafür bestraft werden im Nachhinein. Das kann doch wohl nicht richtig sein. Das Recht auf Unterstützung hat nichts mit Entschädigung zu tun. Diese Sachen müssen sauber auseinandergehalten werden. Das Zweite ist, wenn pädagogische Institutionen ihrem Erziehungsauftrag nicht nachgekommen sind und da versagt haben, weil sie sexualisierte Gewalt gegenüber den ihnen Anvertrauten nicht verhindert haben, dann gibt es ein Recht, finden wir, von denjenigen, die das Ganze über Gebühren finanziert haben, dass sie diese Gebühren zurückbekommen. Weil, ich sage es mal ganz drastisch, ich bezahle auch keine Reparatur einer Waschmaschine, wenn die Waschmaschine hinterher nicht geht. Dann ist ganz einfach die versprochene Leistung nicht erbracht worden. Und der pädagogische Auftrag, die pädagogische Leistung von Institutionen beinhaltet, dass sie die betroffenen Kinder, dass sie die Kinder schützen vor sexualisierter Gewalt. Aber auch das hat nichts mit Entschädigungen zu tun. Das wird derzeit wieder vermischt bei einigen. Entschädigungen sollten unserer Meinung nach von Institutionen, aber auch von Tätern direkt in einen Fonds eingezahlt werden oder in eine Stiftung. Und aus diesem Fonds oder dieser Stiftung, die sollte mit herangezogen werden, ich habe vorhin die gesamtgesellschaftliche Verantwortung erwähnt, die sollte mit herangezogen werden, den Betroffenen dann Entschädigungen zukommen zu lassen. Wir möchten nicht, dass es irgendwie Situationen gibt, wo Betroffene neu abhängig gemacht werden von Tätern, was den Punkt von Entschädigung angeht, wo ich davon abhängig bin, ob der Täter vielleicht gerade irgendwie auf Hartz IV ist und ich muss ewig hinterherrennen und es entstehen neue Abhängigkeitsverhältnisse. Wir wollen, dass es eine Institution gibt, die dazwischen geschaltet ist, die dafür sorgt, dass die Gelder eingetrieben werden und dass sie dann weiterverteilt werden. Die Höhe der Entschädigung, auch eine spannende Frage. Das, was derzeit da an Vorschlägen aufgetaucht ist, ist für uns nicht akzeptabel. Punkt. Es ist so, dass wir sehr begrüßen, dass der eckige Tisch da mal ein Stückchen die richtigen Dimensionen reingebracht hat, indem er versucht hat, eine Orientierung an dem durchschnittlich gerichtlich zugesprochenen Schmerzensgeld herbeizuführen. Die Diskussion ist bei uns aber nicht an einen Punkt gekommen, dass wir gesagt haben, so und so viel Tausend fordern wir jetzt. Aber das, was derzeit da gehandelt worden ist, ist nicht akzeptabel. Es gibt, was den rechtlichen Teil angeht, noch einen Komplex, der auch an den Bereich Entschädigung angrenzt. Das ist das Opferentschädigungsgesetz. Zurzeit ist es so, dass die Verfahren nach dem Opferentschädigungsgesetz an Strafverfahren gekoppelt sind. Zwar nicht nach der Gesetzeslage, aber in der Realität. In der Realität haben wir zum einen ähnliche Begutachtungspraxen wie im Strafverfahren, weil das ja das ist, was akzeptiert ist. Und zum Zweiten haben wir wahnsinnige Probleme, Entschädigungen nach dem Opferentschädigungsgesetz durchzusetzen, wenn es keine Verurteilung des Täters gegeben hat, weil der Fall zum Beispiel verjährt ist. Da muss endlich entsprechend der Gesetzeslage das Opferentschädigungsverfahren real losgekoppelt werden vom Strafverfahren. Das nächste, was das bestehende Opferentschädigungsgesetz angeht, ist, die Verfahrensdauer muss dringend verkürzt werden. Ich weiß nicht, ob Ihnen bewusst ist, dass die Verfahren teilweise sich über 6, 8, 10 oder 12 Jahre hinziehen. Welche Betroffenen sind denn in der Lage, diese Verfahren so durchzuziehen? Ist natürlich äußerst ökonomisch, wenn ich mein Geld zusammenhalten will, die Leute so lange hinzuhalten. Aber das ist nicht Sinn des Opferentschädigungsgesetzes. Wir brauchen im Verfahren nach dem Opferentschädigungsgesetz eine Änderung. Und zwar die Änderung dahingehend, dass Betroffene das Recht bekommen, bei Untersuchungen und Anhörungen, bei Begutachtungen und anderen Sachen, eine Vertrauensperson mitzubringen. Heute ist es so, dass sie ganz oft alleine hingehen müssen und alleine diese Befragungen durchstehen müssen. Es geht um eine Vertrauensperson. Es geht nicht darum, einen Fürsprecher oder irgendwie sowas, sondern wirklich jemand, der unterstützend, begleitend dabei ist. Wir möchten, das betrifft jetzt nicht mehr das Opferentschädigungsgesetz, aber das betrifft auch diesen finanziellen Aspekt, wenn es aufgrund von erlittenen Schädigungen zu Berentungen kommt, dass die Höhe der Rente am Durchschnittseinkommen der Bevölkerung orientiert wird und dass dann nicht irgendwelche Minimalgeschichten bei rumkommen. Wir haben eine Reihe von weiteren Forderungen noch, die sich auf den Bereich Recht beziehen. Ich habe eben schon den zentralen Stellenwert des Strafverfahrens angesprochen. Es ist so, dass oftmals auch zivilrechtliche Verfahren an den Ausgang des Strafverfahrens gekoppelt sind und gekoppelt werden. Auch hier fordern wir eine Entkoppelung. Die Möglichkeit, dass das beides auf Wunsch zusammen in einer Verhandlung gemacht wird, wenn dies strafrechtlich im Strafverfahren, wunderbar, aber wenn es so ist, dass das Strafverfahren nicht eingeleitet wird, dass dann zivilrechtlich überhaupt nichts möglich ist, das finden wir eine sehr fragwürdige Geschichte. Die beiden Sachen müssen entkoppelt werden. Wir brauchen ein Zeugnisverweigerungsrecht nicht nur für Therapeuten, sondern auch für Berater und Beraterinnen. Es kann nicht angehen, dass, wenn ich in eine Beratung gehe, dass ich dann damit rechnen muss, dass hinterher diese Berater irgendwo vorgeladen werden und erzählen, was ich vertraulich gesagt habe. Die Beratungssituation muss besser geschützt werden. Es gibt den Komplex noch, das Verhältnis der Betroffenen oder die gesetzliche Regelung des Verhältnisses der Betroffenen zu den Tätern oder den Täterinnen. Wir wollen, dass analog zum Gewaltschutzgesetz es eine Möglichkeit entwickelt wird, für Betroffene, den Tätern oder Täterinnen ein Kontaktverbot zu erwirken gegen die. Wir haben die Situation, ähnlich wie man es vom Stalking kennt, dass teilweise Täter, Opfer während des Prozesses, hin nach dem Prozess und auch später noch immer wieder belästigen, anrufen und ähnliche Geschichten. dem muss ein Riegel vorgeschoben werden. Es braucht die Möglichkeit eines Kontaktverbotes, was dann auch durchsetzbar ist. Im Gewaltschutzgesetz sind da für Frauen, die Opfer von häuslicher Gewalt geworden sind, schon Schritte gemacht worden. Wir brauchen sie auch in diesem Bereich. Es gibt die Möglichkeit, Meldesperren durchzusetzen, aber die Realität ist, dass diese Meldesperren ganz leicht umgangen werden und meistens von Tätern, wenn sie wirklich interessiert sind, das Opfer zu verfolgen, die Betroffenen zu verfolgen, auch umgangen werden können. Wir brauchen also eine verbesserte Umsetzung, eine verbindliche Umsetzung von Meldesperren für alle Einrichtungen, wo diese Daten gesammelt werden. Und wir wollen so etwas wie die Einführung eines Scheidungsrechts von den Eltern, die mich missbraucht haben. Wir haben neulich das Urteil gehabt, ich weiß nicht, ob Sie es im Fernsehen verfolgt haben irgendwo, wie weit das reicht mit, dass Kinder unterhaltspflichtig für ihre Eltern sind und so weiter und so fort. Diesen Bereich. Erbschaftsregelungen gehören da rein. Es gehört aber auch da rein, sowas wie, wenn mir etwas zustößt und es gibt solche Regelungen nicht, sind diejenigen, die informiert werden, die Angehörigen, wenn ich nicht verheiratet bin, geht das an die Eltern. Wenn ich von meinen Eltern missbraucht worden bin und habe mich von denen losgesagt und will mit denen nichts mehr zu tun haben, dann muss das unterbunden sein. Wir brauchen so etwas wie ein Scheidungsrecht von Kindern gegen misshandelnde, missbrauchende Eltern. Ja, jetzt kommen wir fast schon zum letzten Block und der betrifft die öffentliche und mediale Wahrnehmung, woran Sie als Medienvertreter ja auch unmittelbar beteiligt sind. Wir sind sehr unzufrieden mit einem Teil der Berichterstattung, weil die immer noch viel zu sehr Betroffene sexualisierter Gewalt darauf reduziert, lebenslang Opfer zu sein. Also immer dann, wenn es Anfragen, also das passiert uns hier auch oft, von der Presse gibt, wollen die gerne, dass wir ihnen sogenannte Opfer vermitteln. Oft, nicht immer. Sehr oft. Kann ich für uns sagen, dass das sehr oft passiert. Wir sagen dann, es gibt bei uns auch einen Bereich, wo Betroffenen kontrolliert gearbeitet wird. Da gibt es auch Kolleginnen, die sowohl sexualisierte Gewalterfahrung gemacht haben, als auch dazu arbeiten. Aber Betroffene, die ihre Gewalterfahrung bewältigt haben, sind für die Medien nicht interessant, sondern das, was gefragt ist, sind sozusagen, um es jetzt mal ein bisschen böse zu sagen, rührselige Opfergeschichten. Und wenn das ein Bild ist, was immer wieder perpetuiert wird, dann verstellt das den Blick darauf, dass man sexualisierte Gewalt auch bearbeiten und überleben kann und erschwert letztlich für Betroffene auch, sich Hilfe zu holen oder sich an irgendjemanden zu wenden. Also gerade auch, wenn wir an Kinder und Jugendliche denken, du Opfer ist sozusagen das schlimmste Schimpfwort, was es auf dem Schulhof gibt und da will niemand gerne Opfer sein. Und wenn dann auch dieses Opferbild immer wieder reproduziert wird, hilft uns das letztlich nicht weiter. Und das trägt auch dazu bei, dass Betroffene nicht als Expertinnen gesehen werden können und zwingt sie dazu, in zahlreichen Berufen die eigene Betroffenheit zu verschweigen und sich nicht zu outen. Und wir müssen dahin kommen, dass wir in der Gesellschaft, dass das selbstverständlich möglich ist, zu sagen, ich habe sexualisierte Gewalt erlebt, ich bin Teil dieser Gesellschaft, ich lebe mein Leben. Und dass das möglich sein muss, das zu sagen, ohne Stigmatisierung ausgesetzt zu sein und ohne dann dafür komisch angeguckt zu werden. Wir wünschen uns, dass der Blick weggelenkt wird von skandalisierenden Darstellungen auf die alltäglichen Gewaltmechanismen und die gesellschaftlichen Voraussetzungen, die zu sexualisierter Gewalt führen und auch verhindern, dass sie aufgedeckt und benannt werden kann. Das ist was, was viel stärker dargestellt werden sollte. Und wir wünschen uns, dass es wahrgenommen wird und auch dargestellt wird, dass es eine ganze Menge reflektierter Betroffener gibt, die Fähigkeiten und Kompetenzen haben und wo sexuelle Gewalt erfahren zu haben, ein Teil der Identität ist, aber nicht die Identität ausmacht. Wir wünschen uns sehr einen bewussten Umgang mit Sprache. Begriffe wie, alles in Anführungsstrichen bitte, Kinderschänder, Sextäter oder Pädophil verschleiern die Gewaltverhältnisse in unserer Gesellschaft und das, was da real passiert. Das ist sexualisierte Gewalt und nichts anderes. Und da wünschen wir uns wirklich einen sensiblen Umgang mit Sprache. Und diesen sensiblen Umgang wünschen wir uns auch mit den Betroffenen generell. Interviews sollten aus unserer Sicht immer autorisiert werden. Wenn ich da persönlich über meine Geschichte spreche, dann muss ich da ein Recht haben, das auch hinterher zu autorisieren. Das sollte selbstverständlich sein. Viele, die gut arbeiten, tun das bereits, aber es gibt auch genug Beispiele, wo das nicht so ist. Und für die Berichterstattung wünschen wir uns auch Fachjournalisten und Journalistinnen, also Menschen, die spezialisiert sind auf das Thema. Das gibt es im Sport, das gibt es bei Wirtschaft, aber wir haben es oft erlebt, dass das Thema für die Praktikanten und Praktikantinnen ist. Ist, glaube ich, heute nicht so. Und das finden wir nicht unbedingt angemessen, vor allem dann, wenn es um Interviews mit Betroffenen geht. Da finde ich, ist ganz klar, da braucht es auch Erfahrungen für. Wir haben dann noch zwei weitere Bereiche. Der eine Bereich ist Forschung und Statistik. Wir fordern Forschung zu Ressourcen- und Bewältigungsstrategien in der Verarbeitung sexualisierter Gewalterfahrungen. Und wir wünschen uns, dass eine solche Forschung Betroffenen kontrolliert durchgeführt wird. Das heißt, dass Menschen, die sexualisierte Gewalt erlebt haben, an der Forschung als Forscher und Forscherinnen beteiligt sind, und zwar schon bei der Entwicklung des Forschungsdesigns. Da gibt es in anderen Ländern sehr gute Beispiele und in anderen Bereichen auch sehr gute Beispiele, wie man das machen kann. Das ist in bestimmten Forschungsrichtungen nichts Neues. Also in Deutschland gibt es das zum Beispiel in ganz kleiner Zahl im Bereich von Psychiatriebetroffenen. Da gab es jetzt schon partizipative und betroffenenkontrollierte Forschung. Und es gibt Menschen, die das können. Und das für den Bereich halten wir das für eminent wichtig, damit auch die richtigen Fragen gestellt werden. Und das wissen diejenigen, die das erlebt haben, am besten. Wir fordern von der Bundesregierung eine repräsentative Dunkelfeldstudie über das Ausmaß sexualisierter Gewalt gegen Kinder und Jugendliche in Auftrag zu geben. Es gibt es bereits für den Bereich Gewalt gegen Frauen, hat es das gegeben. Wir wissen alle, wir Betroffenen wissen alle über das Ausmaß sexualisierter Gewalt Bescheid, aber für politische Umsetzungen sind konkrete Zahlen, wie man sie zum Beispiel über so eine repräsentative Dunkelfeldstudie erheben könnte, immer noch mal ein Argument, was mehr überzeugt, und deshalb halten wir das für sinnvoll, dass das gemacht wird. Bezogen auf die Statistik des Bundeskriminalamtes über das Anzeigeverhalten bei Sexualstraftaten, also insbesondere da bei sexuellem Missbrauch, fordern wir, dass transparent gemacht wird, in welchen Lebensbereichen die Tat verübt wird, also unterschieden wird zwischen sexualisierter Gewalt in Familie, im sozialen Nahraum und in Institutionen, und dass auch die Gewaltformen, zum Beispiel rituelle Gewalt, dass das gesondert erfasst wird. Außerdem wünschen wir uns, dass statistisch erfasst wird, welche Anzeigen zu Verurteilungen führen. Nicht mal die Polizei erfährt, was aus ihren Anzeigen wird. Und es gibt einen sehr großen Unterschied zwischen dem, was angezeigt wird, und dem, was verurteilt wird. Und das sollte statistisch auch dargestellt werden. Und als letzten Punkt, wo Sie sich wahrscheinlich schon gefragt haben, was Störmal wohl bedeutet, falls Sie jetzt mitgelesen haben, wünschen wir uns, dass eins oder mehrere Störmale errichtet werden. Und Störmale sind Denkmale, die stören. Also analog zum Beispiel zu sowas wie dem Holocaust-Mahnmal, wünschen wir uns ein oder mehrere Störmale zum Thema sexualisierte Gewalt, weil wir damit auch verbinden, dass es nochmal eine andere Sorte öffentlicher Debatte über das Thema anregen würde, wenn es für sowas eine öffentliche Ausschreibung gäbe und dann auch eine Jury, die sich aus Betroffenen zusammensetzen sollte. Das waren jetzt in einem ziemlichen Ritt die Forderungen und Positionen, die wir diskutiert haben an diesem Wochenende. Und wir stehen jetzt gerne für Nachfragen zur Verfügung. Und wir fordern, dass diese Forderungen zeitnah umgesetzt werden und dass Politik mit den Betroffenen spricht, statt über sie. Jetzt haben Sie Gelegenheit für Nachfragen.